Die Delegation der britischen Sonnenkundpolitik-Studiengesellschaft unter Leitung des Vorsitzenden Dermot Huddleston, die an den Festveranstaltungen zum Tag der Sonne teilnahm, besuchte am 21. April die Pyongyanger Zweigstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas. Der Vertreter der Zweigstelle Choi Il-min und seine Mitarbeiter führten mit den Gästen ein Gespräch. Besprochen wurde dabei, dass man die zunehmenden aggressiven Atomkriegsübungen und die Machenschaften der USA und Südkoreas gegen die TVRK vereiteln und im Kampf für Frieden und Wiedervereinigung auf der koreanischen Halbinsel organisierte Solidarität verstärken soll.